Kundgabe 5569. Empfangen durch Bertha Dudde am 2. und 3.1.1953. Wann ist Gewähr für reine Wahrheit durch Geist wirken? Ihr könnet mit Gewissheit annehmen, dass die Wahrheit euch vermittelt wird. Denn Gott selbst als die ewige Wahrheit lehret euch, wie es geschrieben steht, dass ihr, um in der Wahrheit zu stehen, von Gott gelehret sein müsset. Ihr dürfet darum nicht zweifeln, solange ihr selbst die Wahrheit begehret und Gott selbst darum angehet. Und es sei dies für euch das sicherste Zeichen, dass ihr zuvor nicht das geringste Wissen besaßet, dass aber das Wissen, das ihr jetzt euer eigen nennet, nicht von außen an euch herangetragen wurde, doch an Tiefe und Weisheit jedes Verstandeswissen übertrifft. Ihr brauchet nicht zu fürchten, von Kräften belehrt zu werden, die selbst nicht in der Wahrheit stehen. Denn Gott höret jeden Ruf und antwortet direkt oder durch Lichtboten, die dann in seinem Willen tätig sind und nur göttliches Wissen, also die reine Wahrheit, vermitteln. Es sind aber auch Kräfte tätig, die Verwirrung zu stiften suchen. Kräfte, die auf Menschen einwirken, die ihnen dazu das Recht einräumen, indem sie festhalten an irrigem Wissen, die also sich nicht gänzlich, widerstandslos belehren lassen. Dann können Lehren Verbreitung finden, die entgegenstehen der göttlichen Wahrheit. Der Gottesfunke im Menschen steht mit dem Vatergeist von Ewigkeit in unlösbarer Verbindung, und sein Anteil ist Wahrheit, weil Gott selbst die Wahrheit ist. Belehret euch also der göttliche Geist in euch, nehmet ihr ein Wissen auf, das aus euch selbst kommt, ein Wissen, das ihr verstandesmäßig niemals euch erwerben könnet. Nehmet ihr aus euch selbst ein Wissen entgegen, das euch Licht gibt über geistige Zusammenhänge, ein Wissen, das euch klar und logisch Aufschluss gibt über göttlich-geistiges. So muss eine Quelle dieses Wissens in euch sein, die nicht irdisch, wissenschaftlich erklärt werden kann, sondern der göttliche Geistesfunke in euch selbst ist, ein Teil der ewigen Gottheit. Und aus diesem Quell kann nichts anderes als Wahrheit geschöpft werden. Es kann aber auch der Verstand beeinflusst werden von Kräften. Es kann der Mensch rein verstandesmäßig in das geistige Reich einzudringen versuchen. Und dann kann er gleichfalls inspiriert werden. Das heißt, ihn können die Gedankenwellen umspielen, die wohl auch im geistigen Reich ihren Ausgang haben, doch nicht kontrollierbar sind, welchem Reich sie entströmen. Es kann irdisches Wissen sich mit geistigen Ausstrahlungen verbinden. Es kann der Verstand des Menschen in einer bestimmten Richtung denken wollen. Und diesem Willen entsprechend schalten sich die Kräfte ein und bestärken ihn. Und es ist dann immer eine Gefahr, wenn der Mensch gewisse Ansichten oder ein Vorwissen nicht aufgeben will und geistigen Kräften gestattet, sich einzuschalten und in der gleichen Richtung weiterzuwirken, die aber von der Wahrheit sich entfernt. Es ist auch keineswegs anzunehmen, dass Mitteilungen aus dem geistigen Reich immer durch die Kontrolle eines hohen Lichtwesens gehen, wenn die Voraussetzungen nicht da sind. Bedingungsloses Anfordern der reinen Wahrheit, was immer Zurückstellen des eigenen Willens erfordert. Es müssen sich die guten Geisteskräfte stets dem göttlichen Willen einfügen. Und dieser achtet stets die Willensfreiheit des Menschen. Wo also der Wille des Menschen ein schrankenloses Beeinflussen jener Kräfte nicht zulässt, dürfen sie sich nicht vordrängen. Sie müssen den Willen des Menschen respektieren. Und das bedeutet, dass sie auch jenen Kräften den Zugang nicht verwehren dürfen, die der Mensch selbst durch seinen Willen ruft. Ein Festhalten an falschem Wissen gibt den schlechten Kräften immer die Möglichkeit, sich zu äußern. Darum kann nicht scharf genug Selbstkritik geübt werden, wenn es um die reine Wahrheit geht. Und ihr müsstet alle von Gott gelehret sein. Gott selbst will euch die reine Wahrheit zuleiten. Er hat euch die Verheißung gegeben. Darum gehet zu Gott, so ihr die reine Wahrheit empfangen wollet. Bittet ihn um Aufschluss. Bittet ihn um Erleuchtung des Geistes, traget ihm eure Fragen und Bedenken vor, und er wird euch wahrlich geben, was ihr erbittet. Er wird euch die reine Wahrheit vermitteln, direkt oder auch durch Lichtboten, die aber dann stets in seinem Willen euch belehren, deren Worte dann anzunehmen sind als Gottes Wort, weil sie Träger des Lichtes, Träger der Wahrheit aus Gott sind, also auch frei von jedem Irrtum. Rufet Gott selbst an, und er wird euch hören. Sein Wort ist Wahrheit, und was sich nicht mit diesem Wort deckt, stammt nicht von ihm, selbst wenn es euch gut erscheinen mag. Es gibt nur eine Wahrheit, und diese ist Gott selbst. Weil aber ständig der Kampf geführt wird zwischen Licht und Finsternis, müsstet ihr auch das Wirken des Gegners von Gott einrechnen und darum achtsam sein und prüfen. Er schleicht sich ein, wo er nur einen Unterschlupf findet, und er sucht Verwirrung zu stiften. Sein Bestreben wird immer sein, Jesus Christus und sein Erlösungswerk herabzusetzen, in Frage zu stellen oder so darzustellen, dass eine erlösende Wirkung ausbleibt. Dass der Mensch den Glauben verliert an den, ohne den es ewig keine Seligkeit gibt. Darum sucht er, die Begriffe zu verwirren, auch dort, wo der Wille gut ist, doch die völlige Hingabe an Gott noch nicht erfolgt ist. Traget all eure Liebe, all euer Verlangen, alle eure Zweifel, Nöte und Sorgen zu Gott, und er wird euch geben, was ihr benötigt. Er wird euch lehren und euch einführen in die ewige Wahrheit. Er wird euch schützen vor Irrtum und mit seiner Liebe immer bei euch sein. Amen.